Ja, zu Erfahrung ist sehr wichtig, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass die Kantsche Vorstellung, wie gesagt, lässt an sich Erfahrung nur in minimalster Form zu. Und schon der junge Benjamin und der junge Bloch haben geschrien, dass im Grund Kant nur das newtonsche Weltbild als Erfahrung zulässt, wo es im Grund nur einzelne Atompunkte gibt am besten. Und da sagen alle die schon, in Wirklichkeit ist Erfahrung etwas, was nicht so zerlegt werden kann in 1000-Ja-Nein-Entscheidungen, wie es zwangsläufig zum Beispiel durch die Fragebogentechnik in der Psychologie oder eben durch die physikalische Messung entsteht. Sondern es ist etwas, worauf man sich kollektiv und nur kollektiv beziehen kann. Und der Brückner sagt zum Beispiel gerade zur Erfahrung der Studentenbewegung, die kann man gar nicht zurücknehmen, so wenig wie man, selbst wenn man den Nagel aus der Wand zieht, das Loch zu weg hat, was dann hinterbleibt. Und erkenntnistheoretisch ist ja klar, dass wenn ich jetzt auf Erfahrung rekurriere, ich nicht in derselben Weise für alle spreche. Natürlich kann der größte Kapitalist maxeln und kann den Gedanken nachvollziehen. Aber er kann die Drehung nicht nachvollziehen, weil Brückner ja im Grund, so wie Marx zur Arbeiterklasse sagt, ihr habt in der Kommune gezeigt, dass man nicht einfach den Staat als Maschine übernehmen kann, sondern dass man ihn zerschlagen muss. Damit wendet sich Marx ja an eine bestimmte Gruppe, die die Erfahrung mit ihm teilt, der aber nicht sagt, so jetzt wissen wir, wie die künftige Gemeinwesenstruktur ist, sondern ihr seid die, die den Weg der Erfahrung weitergehen müsst, um das rauszukriegen. Und ganz ähnlich sagt Rückner zu den Gruppen, zu denen er spricht und nicht über die er spricht, ihr habt die Erfahrung gemacht, offensichtlich ist die aber nur was Partielles, ihr müsst über euren eigenen Schatten springen, ihr müsst zu einer Position kommen, wo ihr an eurer Erfahrung festhaltet, aber die eben im Rahmen der Suchanweisungen des Marxismus so weiter formulieren könnt, dass ihr mit anderen Gruppen überhaupt Verständnis und handlungsgemeinsam vorgehen könnt, würde ich sagen. Das ist also ein Vorgehen, was genau von der leeren Abstraktion der Wissenschaft weg will, zur Gruppenbeziehung aufgrund einer gemeinsamen Erfahrung, wo man im Grunde immer sagt, ihr wisst ja. Nur dass man eben dieses bloße Aufrufen, ihr wisst ja, wie wir mal so toll waren, reicht nicht, sondern ich muss fähig sein, meine eigene Erfahrung zu bearbeiten, zu erweitern, im Rahmen des Marxismus mit der anderer zu verbinden, um überhaupt das zu schaffen, was ein neues Klassenbewusstsein sein könnte. Aber Suchanweisung des Marxismus würde Brücker nicht sagen. An einer Stelle sagt er Suchanweisung, man weiß nicht genau, ob es jetzt von Freud oder von... Aber überrasch mich jetzt, also ich habe das ja als offeneres Konzept eigentlich verstanden von Ihnen. Bitte? Als offeneres Konzept, ja, wie das im Kommunikationsprozess sozusagen sich dann umsetzt.